Morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. Want to talk about something else of the Holy Spirit, another aspect of the Okay. Holy Spirit. Ich möchte heute noch eine andere Seite vom Heiligen Geist beleuchten. This is, I think, it's actually quite important. Und ich denke, es ist etwas recht Wichtiges. You know, I love the things that Jesus said about the Holy Spirit. Wisst ihr, ich liebe die Dinge, die Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. Gave us the best clues of the Holy Spirit. Weil er gab uns die besten Hinweise, Anhaltspunkte über den Heiligen Geist. Study the, especially the John, you know, the Gospel of John, where he talks so much about it. Wenn ihr die Evangelien von Johannes studiert, dann spricht es so viel darüber. Such a beautiful, beautiful thing. Und wir finden so viele wunderbare Dinge I want dort. to talk about that one part in John chapter 14, verse 26. Aber ich möchte über einen Teil sprechen, der im Johannes 14, 26 zu finden The ist. Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and he will bring to you remembrance all things that I said. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. And in John 16, verse 13, he actually said he will teach you about things to come. Und in Johannes 16, 13, da sagt er wird darüber lernen, über die Dinge, die kommen werden. And I really want you to relate to the Holy Spirit on these three, on the basis of these three things. Und ich möchte, dass ihr mit dem Heiligen Geist in Beziehung tritt auf der Grundlage von diesen drei Dingen. Teach you all things. Erstens, er wird dich alle Dinge lehren. You know, I was recently in Europe. Und wisst ihr, vor kurzem war ich in Europa. And I had endless, hourless conversations with pastors and leaders. Und ich hatte stundenlang Gespräche mit Pastoren und Leitern. And they were shocked of my deep conviction of the finished work of the cross. Und sie waren schockiert über meine tiefe Überzeugung vom vollbrachten Werk am Kreuz. And they were shocked as they discovered that there actually is a lot of unbelief in these aspects in their own heart. Und sie waren auch schockiert, als sie ganz viel Unglauben über dieses Thema in ihrem eigenen Herzen entdeckten. And it was this aspect. Und es war diese Seite, diese. The new covenant, the Spirit of God teaches the people of God. Ich glaube, dass im neuen Bund der Geist Gottes die Leute lehrt. So, for instance, Zum Beispiel. Reinhard, what shall we tell these people? They ask this and this and that. Reinhard, was sollen wir mit diesen Leuten sagen? Ihnen antworten sie, haben uns dies oder jenes gefragt. Figure it out for the Holy Spirit. Und ich sage ihnen, sag diesen Leuten, sie sollen es mit dem Heiligen Geist ausmachen. You do this Was, das machst du? All the time. Die ganze Zeit. I trust that the Holy Spirit will teach people all things. Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist den Leuten alles lehrt, alle Dinge lehrt. Miss, Und wisst ihr, was das Problem ist? Leaders don't believe that. Leiter glauben das nicht. Leaders don't trust the Holy Spirit. That's why they control and micromanage people. Leiter vertrauen dem Heiligen Geist nicht und drum deshalb kontrollieren sie und mikromanagen sie die Leute. Don't believe the Holy Spirit will teach them all things. Weil sie glauben nicht, dass der Heilige Geist sie alles lehren wird. I love this one aspect. Ich liebe diese Seite. Whatever you need to figure out, please let the Holy Spirit teach you. Weil alles musst du herausfinden, verstehen musst. Lass den Heiligen Geist dich lehren. And then he said he will bring to remembrance the things that I said to you. Und dann heißt es, er wird dir die vergangenen Dinge ins Gedächtnis rufen. But then he said a third thing. Und dann sagt er noch etwas. He will teach you about things to come. Er wird dich über Zukünftiges lehren. Jesus said to his own disciples. Jesus sagte seinen eigenen Jüngern. There are many things I would like to tell you, but you cannot bear them. Dass es da viele Dinge gibt, die er ihnen sagen möchte, doch die Jünger können es nicht ertragen im Moment. The Spirit will teach you. Aber der Heilige Geist wird sie lehren. What were the things that Jesus said, the things to come? Was waren diese Dinge, von denen Jesus sprach, dass er sie in Zukunft lehren wird? Take this from your point of view in 2020. Und wisst ihr, ihr könnt das nicht von eurer Sicht im Jahr 2020 aussagen. Jesus did not say this in 2020. Weil Jesus hat das nicht im 2020 gesagt. Before he went to the cross. Sondern er hat das gesagt, bevor er ans Kreuz ging. What was to come at that very moment. Und was war damals in der Zukunft? The new covenant. Der neue Bund. The new covenant was in the future. Der neue Bund war in der Zukunft. Jesus said to his disciples, the Holy Spirit is going to teach you about the things that are to come, which I believe he was talking about the finished work of the cross. Und deshalb hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, der Heilige Geist wird euch über das Zukünftige lehren. Und ich glaube, das war der neue Bund, weil das war erst im Kommen. Nobody can understand the mystery of the new covenant without the Holy Spirit. Weil niemand kann das Geheimnis des neuen Bundes verstehen, außer mit dem Heiligen Geist. Also mein Freund, ich möchte dich wirklich ermutigen. And this is my encouragement to you. Und das ist meine Ermutigung für dich. Open your heart and get ridiculously desperate. Öffne dein Herz und lebe mit dieser Dringlichkeit. Desperate to let the Holy Spirit teach you the new covenant. Diese Dringlichkeit, die dich dazu bringt, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dir den neuen Bund erklärt. So desperate. Und wenn du an diesen Ort kommen kannst, wo dein Herz so eine Dringlichkeit verspürt. Spirit, I have to learn everything about the finished work of the cross and you are my teacher. Und du dem Heiligen Geist sagen kannst, ich brauche dich, dass du mir alles über das vollbrachte Werk am Kreuz bringen kannst, du musst mich lehren. Wisst ihr, was dann passiert? You will have revelation and revelation and revelation. Du wirst Offenbarung um Offenbarung um Offenbarung haben. You begin to live in the revelation of the finished work of the cross. Und wenn du anfängst, in der Offenbarung vom vollbrachten Werk am Kreuz zu wachsen, is going to grow extraordinary. Dann wird es in deinem Leben einen außerordentlichen Wachstum geben. Don't ignore the best teacher of the new covenant, the Holy Spirit. Ignoriere nicht den besten Lehrer über den neuen Bund, den Heiligen Geist. Okay, wir sehen uns morgen.